schlaflose Nächten hab ich dich gesucht. Doch immer nur träumen, das ist nicht genug. Dann hat ein Wunder dich einfach zu mir geführt. Und du hast irgendwie sofort mein Herz berührt. Ich war noch nie dem Himmel so nah. Ich glaub, mein Herz kann fliegen durch diese Sternennacht und tausend Träume weit. Ich war noch nie dem Himmel so nah. Doch seit wir zwei uns lieben, kann ich mit dem Herzen sehen und auf Wolken gehen. Ich habe das Leben niemals so geliebt. Es ist das Gefühl, das man spürt, wenn man fliegt. Hab dich gefunden, die Sehnsucht, sie wiegt so schwer. Und ich weiß ganz genau, mein Herz will dich so sehr. Ich war noch nie dem Himmel so nah. Ich glaub, mein Herz kann fliegen durch diese Sternennacht und tausend Träume weit. Ich war noch nie dem Himmel so nah, doch seit wir zwei uns lieben, kann ich mit dem Herzen sehen und auf Wolken gehen. Ich wünsche mir für immer diese Wärme, die du gibst. Wenn Liebe ist, so wie du bist, dann hab ich nie geliebt. Ich war noch nie dem Himmel so nah. Ich glaub, mein Herz kann fliegen durch diese Sternennacht und tausend Träume weit. Ich war noch nie dem Himmel so nah. Doch seit wir zwei uns lieben, ich mit dem Herzen seh und auf Wolken gehen. Kann ich mit dem Herzen seh